erinnern wir uns aus Kapitel 7, dass die Hauptzeugen des B-Textes, die Kodizes B und S, in Ägypten geschrieben worden sein sollen. In den christlichen Gemeinden des Nillandes müsste also damals der diesen Handschriften zugrunde liegende alexandrinische Texttypus verbreitet, das heißt im Gebrauch gewesen sein. Das war auch zweifellos der Fall, sagen die Bibelwissenschaftler, um dann mit einiger Verlegenheit hinzuzufügen, der alexandrinische Text sei jedoch im 2., 3. Jahrhundert nicht allein herrschend gewesen, es wurden in Ägypten gleichzeitig noch andere Textformen benutzt, wohl weil sich die neue Revision nicht sogleich überall durchzusetzen vermochte. Dies Argument könnten wir gelten lassen. Wenn wir dann aber hören, bei den ägyptischen Gemeinden jener frühen Zeit seien, wie besonders die neuen Papyri erkennen lassen, Vertreter aller Textfamilien, außer dem byzantinischen, friedlich nebeneinander in kirchlichem Gebrauch gewesen, dann wird unser kritisches Misstrauen hellwach. In Theorie und Dichtung freilich ergeben sich aus dem proklamierten Faktum des Nebeneinanders oder besser Durcheinanders der verschiedenen Textformen keinerlei Schwierigkeiten und Streitigkeiten. Versetzt man diese Dinge aber in die harte Praxis des urchristlich-ägyptischen Milieus, dann nehmen sie ein ganz anderes Gebaren an, dann werden sie aktiv und beginnen sich im Raum zu stoßen. Wer dennoch meinen sollte, ein solcher Textsalat könnte am Nil in Unterweisung und Predigt als Glaubensspeise immerhin möglich gewesen sein, den bitten wir mit uns einen Blick auf den Text der Kodizes B und S zu werfen, die ja beide eine Familie, die alexandrinische, darstellen sollen. Wir rufen uns ins Gedächtnis, dass B und S, wie aus gewissen grafischen Besonderheiten gefolgert wird, vielleicht sogar in derselben ägyptischen Schreibstube entstanden sein sollen. Außer Betracht bleibt hier, dass ihre Geburtsstätten in Wahrheit ganz woanders und in viel späteren Jahrhunderten anzutreffen sind. Mitglieder einer Familie werden sich ähnlich sehen, besonders wenn es sich um Zwillinge wie B und S handelt, denkt man. In dieser Hinsicht erleben wir nun bei B und S eine Überraschung. Wohl finden sich im Text viele gemeinsame Familienmerkmale, sehr oft aber stutzen wir und stehen vor Partien, bei denen die beiden Brüder keine Einigkeit zeigen und auseinandergehen. Es seien hier nur einige bedeutsame Beispiele aus dem Lukas-Evangelium angeführt. Im Rahmen der Leidensgeschichte handelt Lukas 22,43-44 vom Todeskampf Jesu und seiner Stärkung durch einen vom Himmel erschienenen Engel. Kodex S führt diese Szene an, im Kodex B ist sie ausgelassen. Der Todeskampfbericht fehlt übrigens auch im A, während D ihn enthält. Das heißt, S geht hier mit D, während B sich zu A schlägt. In Lukas 23,34 spricht Jesus am Kreuz: Vater, vergib ihnen. Was auch bei B zu finden ist. B lässt diese Bitte wieder ausfallen und in diesem Falle geht S nicht wieder wie vorher mit D, sondern mit A zusammen, während B ebenfalls den Partner wechselt und hinsichtlich der ausgelassenen Bitte mit D übereinstimmt. Ein weiteres Beispiel des Gegensatzes zwischen S und B liefert Lukas 24,51 mit der Mitteilung von Jesu Himmelfahrt bei Bethanien. Jetzt ist es B, der diese Angabe enthält, während S mit D zusammen hierüber schweigt. Was bedeutet das alles? Was bedeutet es, dass sogar zwischen Zwillingskodizes derselben Revision starke Widersprüche auftreten? Für einen Kritiker, der es nicht versäumt, die beschriebene Situation in die Wirklichkeit und Praxis des fraglichen Milieus hineinzudenken, steht die Antwort bald fest. Der Urteilsspruch lautet wie folgt: Aus gewissen Anzeichen der frühesten Textgeschichte müssen wir schließen, dass dieselben Menschen, derselbe Kreis von Christen angeblich des 2., 3. Jahrhunderts, die eine Textrevision ihrer kanonischen Kirchenschriften für notwendig erachtet und auch durchgeführt haben sollen, die Gelegenheit dieser Reinigungsaktion dazu benutzten, um in den gereinigten Texten sofort wieder neue Varianten einschneidender Art einzuarbeiten. Dieses angebliche Faktum kann nur erdichtet sein, denn es würde sonst bei den fraglichen Personen eine Geisteshaltung schroffster Widersprüchlichkeit voraussetzen, die als Massenerscheinung im wirklichen Leben frommer Christen jener Tage unmöglich gewesen wäre. Das papierne Phänomen einer hemmungslosen Textverbesserung, verbunden mit ungeheuerlichen Textmengereien, wie es uns während der ersten Jahrhunderte in Ägypten als Tatsache entgegentritt, kann nicht als zufällig entstanden gelten. Diese Textvermischung, deren Hauptcharakteristikum der Widerspruch ist, muss beabsichtigt sein. Mit diesem Resultat lenkt die Kritik wieder in die Beweisführung des voraufgehenden Kapitels ein, denn das dort gewonnene Ergebnis der Künstlichkeit aller urchristlichen Textvarianten wird durch das jetzige ergänzt und vollauf bestätigt. Erinnern wir uns insbesondere des Ergebnisses, dass die Varianten, es ist von dem Bewussten die Rede, in den Standardkodizes aufeinander abgestimmt sind. Auf Schritt und Tritt merkt man, dass die Widersprüche und damit die Textvermengungen gewollt sind und dass die sogenannten Revisionen in Wahrheit dazu dienen, die Textmasse planmäßig zu modeln und aufzuspalten, um die heilsgeschichtlichen Antinomien zu verankern und zu verewigen. Die Kirche hat es nicht gewagt, jemals zu entscheiden, welcher Text von den dreien der Geoffenbarte sein soll. Alle diese Beobachtungen am urchristlichen Text lassen vernünftigerweise nur den Schluss zu, die in den alten Pergamentkodizes verkörperten Textfamilien müssen einen einheitlichen, künstlichen, theoretischen Ursprung haben und ihre gemeinsame Entstehung einer Aktion verdanken, die der Zeit nach in ein viel späteres Jahrhundert fällt.